Rudolf Hess, Häftling Nummer 7. Vom geheimnisvollen Englandflug bis zum mysteriösen Tod in Spandau. Dungeville House in Schottland, 10. Mai 1941. Eine Stunde vor Mitternacht. Vier Männer warten hier auf ein Flugzeug aus Deutschland. Damit die Maschine sicher aufsetzen kann, ist die Landebahn beleuchtet. Wenig später funkt der Pilot den vereinbarten Code. Zur völligen Verblüffung der Briten gibt er sich als Rudolf Hess, Stellvertreter Adolf Hitlers, zu erkennen. Die Engländer löschen umgehend die Landebefeuerung. Sie haben einen anderen Gesandten aus Deutschland erwartet. Ein hochrangiger Politiker wie Rudolf Hess gefährdet die Pläne. Als der Maschine das Benzin ausgeht, springt Hess mit dem Fallschirm ab. Seine Messerschmitt 110 zerschellt am Boden. Wenig später entdeckt ein Bauer, 40 Kilometer nördlich der schottischen Hauptstadt Glasgow, den abgesprungenen deutschen Politiker. Der Englandflug, eines der letzten ungelösten Mysterien des Zweiten Weltkrieges, tief umhüllt vom Nebel britischer Geheimhaltung und diversen Täuschungsmanövern, die bis in die Gegenwart reichen. Bis zum heutigen Tag verhindern sie die Antwort auf drei wichtige Fragen. Erstens, ist Rudolf Hess ohne Wissen Hitlers nach England geflogen? Zweitens, ist er im Auftrag Hitlers und der Weisung, einen sofortigen Waffenstillstand zwischen England und dem Deutschen Reich auszuhandeln, geflogen? Und drittens, wurde Hess in eine sorgsam vorbereitete Falle gelockt? Fest steht, kaum jemand war zu einer solchen Geheimaktion besser geeignet als Rudolf Hess, der schon als Kampfpilot im Ersten Weltkrieg fliegerische Erfahrungen sammelte und in der Nachkriegszeit ebenso leidenschaftlich wie erfolgreich flog. Nach Kriegsende studierte Hess in München bei Professor Karl Haushofer, dem Begründer der Geopolitik. Haushofer wurde sein Freund und akademischer Mentor und später auch sein außenpolitischer Berater, wie sich Hildegard Pfad, eine der Sekretärinnen von Hess, erinnert. Das war fast ein Vaterersatz bei Herrn Hess oder ein zweiter Vater. Er hat bei ihm Vorlesungen gehört, die haben sich geduzt. In München lernte Hess auch Adolf Hitler kennen und wurde zu einem seiner engsten Weggefährten. Nach dem misslungenen Putschversuch vom 9. November 1923 war er zusammen mit ihm in der Festung Landsberg inhaftiert. Mitte der 20er Jahre wurde Hess Hitlers Privatsekretär und nach der Machtergreifung 1933 dessen Stellvertreter und Reichsminister. Um sie stehen die Fahnen und Standarten dieses Nationalsozialismus. Wenn ihr Tuch einst morsch sein wird, erst dann werden die Menschen ganz fähig sein, rückblickend die Größe unserer Zeit zu verstehen und zu begreifen, was Sie, mein Führer, für Deutschland bedeuten. Professor Karl Haushofer blieb in all diesen Jahren Gesprächspartner und Berater. Er vermittelte Hess zahlreiche Auslandskontakte und spielte auch beim Englandflug eine wichtige und folgenschwere Rolle. ein Jahr vor dem geheimnisvollen Englandflug. Wieder einmal ist Hess Gast bei den Messerschmitt-Flugzeugwerken in Augsburg, wo ihn Professor Willi Messerschmitt erwartet. Seit Jahren verbindet die beiden Männer die Leidenschaft für Flugzeugtechnik und Fliegerei. Hess besonderes Interesse gilt der Frage, ob man eine Me 110, ein ursprünglich zwei- bis dreisitziges Kampfflugzeug, in ein einsitziges Mittelstreckenflugzeug umbauen kann. Er bespricht die technischen Einzelheiten mit Willi Messerschmitt. Der lässt später durch seine Techniker die Bewaffnung aus und an ihrer Stelle mehrere Zusatztanks einbauen. Auch die Inneneinrichtung der Me 110 wird so verändert, dass der Pilot in der Lage ist, das Funkgerät zu bedienen und über das deutsche Funkleitstrahlsystem zu navigieren. Die Funktionsfähigkeit der Um- und Einbauten überprüft Hess persönlich bei mehreren Flügen im Winter und Frühjahr 1940-41. Ziel der Top-Secret-Aktion? Rudolf Hess will die weite Strecke von Süddeutschland nach Schottland ohne Zwischenlandung und vor allem alleine, ohne Funker und Navigator fliegen können. Ortswechsel. Stonehenge im Südwesten Englands. Hier lebt Martin Allen, ein Senkrechtstarter der britischen Geschichtsschreibung. Ihm ist es gelungen, das Geheimnis um die Hintergründe und die Vorgeschichte des mysteriösen Fluges des deutschen Reichsministers zu lösen. Man muss daran erinnern, dass es nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges eine ganze Serie von Friedensinitiativen seitens der deutschen Regierung gegenüber der britischen Regierung gab. Die Verhandlungen begannen Ende 1939, Anfang 1940 durch den Herzog von Windsor in Spanien. Und diese Phase der Friedensfühler wurde auch fortgesetzt, nachdem der Herzog von Windsor auf die Bahamas zwangsversetzt worden war. Danach wurden diese Initiativen von Hess und Hitler aufgegriffen. Sie unternahmen einen Vorstoß beim britischen Botschafter in Spanien, Samuel Hall. Der geheimnisvolle Flug in den Machtbereich des Kriegsgegners ist der letzte der zahlreichen Versuche von Rudolf Hess, mit britischen Politikern über die Möglichkeit eines Friedens zu sprechen. Seit Juli 1940 war Hess mehrmals ins neutrale Spanien, nach Portugal und in die Schweiz geflogen, um dort unter anderem Edward VIII., den ehemaligen englischen König, und Sir Samuel Hoare, den britischen Sonderbotschafter in Spanien, zu treffen. In Schottland will er nun mit dem Herzog von Hamilton auf dessen Landsitz Dungeville House im Norden Glasgows verhandeln, der als Lord Stuart einer der wenigen war, der jederzeit Zugang zum Königshaus und dem König selbst hatte. Ein geeigneter Treffpunkt. Der Herzog, selbst ein begeisterter Flieger, hat sich auf seinem Grundstück eine eigene Landebahn mit Hangars für Flugzeuge anlegen lassen. Geplant wurde das waghalsige Unternehmen auf dem Wohnsitz der Familie Haushofer, dem sogenannten Hartschimmelhof, in der Nähe des oberbayerischen Ammersees. Ein Eintrag im Tagebuch der Haushofers belegt, dass Rudolf Hess seinen alten Freund gebeten hat, Kontakte zu Verhandlungen für einen Verständnisfrieden mit England anzubahnen. Professor Karl Haushofer, der über weitreichende freundschaftliche Kontakte zu höchsten Regierungs- und Adelskreisen verfügt, sagt zu. Über die Gefahr dieser Mission macht er sich keine Illusionen. September 1940. Bei einem Spaziergang im Grünwalder Forst in München, in der Nähe des Privathauses von Rudolf Hess, besprechen Hess und Karl Haushofer die Einzelheiten der England-Mission. Die Freunde erörtern Details und bestimmen die Ansprechpartner auf englischer Seite für die geheimen politischen Friedensgespräche. Professor Rainer F. Schmidt, renommierter Hess-Experte, der mit einer Biografie über Hess habilitiert wurde, lehrt an der Universität Würzburg. Er hat die in England gefundenen Dokumente geprüft. Das Ganze beginnt im Grunde im September 1940, als Hess an die Haushofers, die über beste Verbindungen zu britischen Kreisen verfügen, herantritt, um eine Friedensinitiative zu starten. Bis heute ungeklärt ist die Rolle Hitlers. War er in die Friedensmission eingeweiht oder nicht? Mehr noch, handelte Hess womöglich auf ausdrücklichen Befehl Hitlers? Im englischen Staatsarchiv, dem früheren Public Record Office, dem Gedächtnis Großbritanniens, lagern in 7 atombombensicheren unterirdischen Stockwerken zahlreiche Geheimnisse des Vereinigten Königreiches. Viele davon sind bis heute für die Öffentlichkeit unzugänglich. Zu ihnen zählen diverse geheimdienstliche Aktivitäten, die den Lauf der Weltgeschichte verändert haben, darunter auch die Akte Rudolf Hess. Sie ist offiziell bis zum Jahre 2017 gesperrt, in Teilen sogar noch länger. Obwohl niemand sie einsehen darf, ist es Martin Allen gelungen, das Rätsel Hess zu lösen. Die meisten Wissenschaftler haben immer nur nach der Hess-Akte selbst gesucht. Aber ich als Experte für Außenpolitik habe jahrelang das Privileg gehabt, die Akten des britischen Außenministeriums sichten zu können. Auch mit Hilfe dieser Akten lässt sich das Geheimnis um den Hess-Flug lösen. Denn die offiziellen Hess-Akten sind immer noch unter Verschluss. Bei Lektüre dieser Akten erschließt sich der Briefwechsel der führenden Persönlichkeiten des Außenministeriums. Anthony Eden, Lord Halifax, William Strang untereinander und mit Churchill. Darin wird die Geschichte der Geheimdienstoperation um Hess enthüllt und daher benötigt man nicht mehr die eigentlichen Hess-Akten, die bis zum Jahre 2017 gesperrt sind. Ortswechsel. Ditchley Park in der Grafschaft Oxford. Hier traf sich Churchill jedes Wochenende mit Kabinettskollegen, Freunden und Vertrauten. In dieser Runde wurde, als Reaktion auf über 2 Dutzend deutsche Friedensangebote, eine der folgenschwersten Täuschungsaktionen des Zweiten Weltkrieges ausgebrütet. Angesichts der für England militärisch verzweifelten Lage war man im britischen Außenministerium überrascht, dass bis November 1940, also 6 Monate vor dem Flug von Rudolf Hess, schon über 2 Dutzend deutsche Friedensangebote auf geheimen diplomatischen Kanälen eingegangen waren. Auf 18 Seiten eines streng geheimen, auf wenige Exemplare begrenzten Memorandums stellte das britische Außenministerium diese unterschiedlichen deutschen und neutralen Friedensinitiativen zusammen. Dieses Memorandum war nur für den innersten britischen Regierungszirkel gedacht. Mit seiner Hilfe sollte entschieden werden, wie man auf die deutschen Friedensinitiativen reagieren könnte. Die Existenz dieses geheimen Papiers belegt, und das ist historisch von besonderer Bedeutung, dass die deutsche Seite immer wieder versucht hatte, einen Frieden mit England und damit einen gesamteuropäischen Frieden zu schließen. Einer der Friedensvorschläge beinhaltete 7 konkrete deutsche Angebote. Der 7-Punkte-Friedensplan wurde von der deutschen Regierung über den päpstlichen Nuntius, dem Botschafter des Vatikan, dem englischen Botschafter in Spanien, Sir Samuel Hoare, überbracht. Und das, was die deutsche Regierung anbot, waren geradezu unglaubliche Friedensbedingungen. In diesem Dokument, das seit 1941 bis vor kurzem als geheim gesperrt worden war, unterbreitete der Nuntius einen 7-Punkte-Plan, der Verhandlungen vorschlug, an denen neutrale Staaten, darunter die Schweiz und die Vereinigten Staaten, als Vermittler beteiligt werden sollten. Der erstaunlichste der zahlreichen Punkte war, dass Hitler den Rückzug der deutschen Truppen aus Norwegen, Holland, Dänemark, Belgien und Frankreich, Reparationsleistungen für die während der Kampfhandlungen entstandenen Schäden anbot. Weitere Punkte dieses Vorschlags waren Zerstörung aller Angriffswaffen, Truppenreduzierung bei allen Staaten, Rückgabe der deutschen Kolonien, Wiederherstellung eines polnischen Staates. Die Bedeutung und die Ernsthaftigkeit dieses Angebotes wurden erhärtet durch die Bereitschaft des Papstes, als Vermittler zwischen Hitler und Churchill zu fungieren. Von britischer Seite wurden die deutschen Offerten auf Befehl Churchills mit höchster Geheimhaltung behandelt. Wären sie bekannt geworden, wären alle Gründe entfallen, den Krieg gegen Deutschland weiterzuführen. And it was these very terms Diese Vorschläge waren für die britische Regierung brandgefährlich. Denn sie hatte begriffen, dass, wenn die Amerikaner dahinter kommen würden, dass den Briten buchstäblich alles, was sie an Friedensforderungen erhoben hatten, gewährt würde, darunter Selbstsouveränität für Polen, die Amerikaner sie drängen würden, darauf einzugehen und die deutschen Friedensvorschläge anzunehmen. Um genau das zu verhindern, beschloss die britische Regierung, auf Zeit zu spielen und die deutschen Friedensinitiativen in ihrem Sinne zu instrumentalisieren. Churchill stellte den Deutschen eine Friedensfalle. In Ditchley Park wurde damit die Chance auf ein vorzeitiges Ende des Zweiten Weltkrieges bewusst vertan. Man hatte überhaupt keinen Zweifel daran, dass dies ein ernst gemeintes Friedensangebot Hitlers war. Und dieses Angebot Hitlers war deswegen ernst gemeint, weil er Frieden mit England suchte. Aber es muss daran erinnert werden, dass man auf britischer Seite eben keinen Frieden wünschte, da man dort davon überzeugt war, man würde den Krieg gewinnen, wenn er nur lang genug dauern würde. Für die deutsche Friedensbereitschaft spricht auch eine Initiative eines der Rechtsberater Adolf Hitlers, Dr. Ludwig Weissauer. Weissauer war im September 1940 nach Schweden geflogen, um dort den britischen Gesandten Mallet zu Verhandlungen zu treffen. Mit sich führte er im Auftrag Hitlers die oben bereits genannten Friedensvorschläge in abgewandelter Form. Das Angebot des Hitlerberaters Weissauer, das von den Briten ernst genommen wurde und für helle Aufregung sorgte, musste vor allem vor den polnischen Verbündeten geheim gehalten werden. Der Weg zum Frieden wurde verbaut. Churchill hatte eigene Pläne. Ein Frieden mit Deutschland kam darin nicht vor. Dazu noch einmal der Hess-Biograf Professor Schmidt. Der Inhalt dieser Affäre oder dieser Angelegenheit Weissauer, die sich im Wesentlichen im September 1940 abspielt, ist durchaus ernst zu nehmen aus hitlerscher Perspektive. Das entsprach im Grunde den Grundmaximen seiner Politik, wie er sie schon in der Landsberger Haft in Mein Kampf niedergelegt hatte, nämlich unbedingt einen Zwei-Fronten-Krieg zu vermeiden und möglichst im Bündnis, aber nicht gegen England, im Osten Eroberungen zu machen. Man muss sich vor Augen halten, dass die britische Regierung starke Befürchtungen hinsichtlich der deutschen Expansion in Europa hegte. Deswegen hatte die Abteilung für politische Kriegführung beschlossen, dass die deutschen Friedensangebote zum Nachteil Deutschlands genutzt werden sollten. Es lag nicht im britischen Interesse, 1941 Frieden zu schließen, weil Churchill bewusst war, dass bei einer Fortführung und Ausweitung des Krieges früher oder später die USA und Russland hineingezogen werden würden. Und damit würden die Alliierten auf jeden Fall gewinnen. Es ist wichtig zu beachten, dass die britische Regierung keinen Frieden wünschte. Sie war richtig glücklich darüber, dass der Krieg weiterging. Im Winter 1940 gab es ein hochrangiges Treffen des politischen Kriegsrats, der Political Warfare Executive, auf dem unverhohlen erklärt wurde, wir können einen europäischen Krieg nicht mehr gewinnen, nur noch einen Weltkrieg. Und so haben sie im Gegensatz zur deutschen Regierung, die bestrebt war, den Krieg zu begrenzen und zu beenden, sehr massiv daran gearbeitet, den Krieg auszuweiten, im Bewusstsein, dass sie den Krieg letzten Endes mit Hilfe der westlichen Alliierten und der Sowjetunion gewinnen würden. Nächster Ortswechsel. Woburn Abbey im Herzen Englands, heute Sitz des Herzogs von Bedford. Im Zweiten Weltkrieg arbeiteten hier die Mitarbeiter eines besonders geheimen Zweiges des britischen Geheimdienstes, der SO1, der Special Operation One, einer Spezialeinheit für politische Kriegsführung und Täuschungsmanöver. Die handverlesenen Mitarbeiter der SO1 haben Churchills Pläne umgesetzt und die Friedensfalle für Rudolf Hess aufgestellt. Scheinverhandlungen sollten bei der deutschen Reichsregierung den Eindruck erwecken, in England gäbe es eine große Zahl hochrangiger, friedensbereiter Politiker, die, unterstützt vom Königshaus, bereit seien, Churchill zu stürzen und mit Deutschland Frieden zu schließen. Die Political Warfare Executive bestand aus hochspezialisierten Experten mit dem Ziel, den Gegner irre zu führen, insbesondere seine Regierungsmitglieder. Diese Leute erkannten schnell, dass Hitler niemals glauben würde, Churchill bäte um Frieden und ändere seine Meinung über die Weiterführung des Krieges. Also etablierten sie eine erfundene Friedensfraktion in Großbritannien und täuschten vor, dieser habe die Mittel, um Churchill zu stürzen. Das war die Operation HHHH, Halifax, Haw, Hess, Hitler. Sie benutzten diese Verhandlungen mit dem Ziel, Hitler davon zu überzeugen, er habe freie Hand gegen Russland, weil Churchill bald durch die Friedensfraktion abgesetzt würde. Woburn Abbey war vor 60 Jahren aber auch Schauplatz einer heftigen Auseinandersetzung um die richtige Strategie und Haltung gegenüber Deutschland. Hugh Dalton, Minister für Wirtschaftskriegsführung und Chef der Geheimdienste im Kabinett Churchill und Mitglied der Labour Party, kritisierte offen die Politik der Kriegsausweitung des britischen Premierministers. Eine Haltung, die ihn sein Amt kostete. Er formulierte seine Bedenken in einem Schreiben an den britischen Außenminister Eden im Februar 1941. Was allerdings Winston jetzt vorschlägt, ist ein wirklich erschreckender Plan. Und ich bin mir nicht sicher, ob es mein Gewissen erlaubt, daran teilzunehmen. Ich war immer der Überzeugung, dass im Krieg auch Knochenkegeln gegen die Hunnen erlaubt sei, aber ich glaube nicht, dass es moralisch gerechtfertigt ist, diesen Weg einzuschlagen, um zum angestrebten Ergebnis zu kommen. Martin Allen zu den Gewissensbissen, die Hugh Dalton quälten. Er erkannte bereits im Frühjahr 1941, dass der einzige Zweck dieser Handhabung der Friedensverhandlungen der war, Russland in den Krieg hineinzuziehen. Und Hugh Dalton hatte begriffen, dass dies viele, viele Millionen Menschenleben kosten würde. Rainer F. Schmidt sieht in dem Schreiben Hugh Daltons eine Art Schlüsseldokument. Hochinteressant. Dieses Dokument ist ohne Zweifel eines der wichtigsten überhaupt in der Vorgeschichte des Hess-Fluges. Man muss sehen, dass Dalton keine Kreatur Churchills war, sondern er war Labour-Politiker und eben Mitglied an wichtiger Stelle in dieser Allparteienregierung, auch Chef der Special Operation Executive, der von Churchill den Auftrag hatte, setzen Sie Europa in Brand. Nun, es ist insofern ein wichtiges Dokument, weil es dokumentarisch festmacht, dass die Briten eine Geheimdienstaktion starteten, irgendwann im Herbst 1940, die damit endete, dass Hess sich am 10. Mai ins Flugzeug setzte und rüberflog. Hugh Dalton war bei weitem nicht der Einzige, mit dem Churchill wegen seiner Politik der Kriegsausweitung brach, wie sich die Stieftochter des Generals Ian Hamilton, Roisin O'Mara Winnett, erinnert. Churchill hat eigentlich Hamilton seine Karriere zu verdanken. Er nahm ihn mit nach Indien als ganz junger Kriegskorrespondent. Es war so etwas, was man eine lebenslange Freundschaft nennt, bis zu dem Tag, wo Hamilton zurückkam aus Berchtesgaden mit einer persönlichen Botschaft von Hitler an Churchill. Da ging es sofort seitens Churchill in die Brüche. Er weigerte sich überhaupt, das Thema zu erwähnen. Er hat mir persönlich an dem Tag nichts erzählt, aber meine Adoptivmutter hat zu mir gesagt, erwähne nicht den Namen Churchills, denn das Gespräch zwischen Hitler und meinem Mann, hat sie gesagt, ist eine Katastrophe geworden. Hitler hat ihn dringend gebeten, seinen Einfluss auf Churchill auszuüben. Woher er wusste, dass die befreundet waren, weiß ich nicht, sagte sie mir, aber so wie er nach Hause kam, hat er sich mit Churchill in Verbindung gesetzt und da gab es ein Tête-à-Tête zwischen den beiden Männern und einen Riesenkrach. Niemand weiß, was genau passiert ist, aber von dem Tag an ist es aus mit den zwei. Nicht nur zu Hitler, auch zu Hess unterhielt Ian Hamilton gute Beziehungen. Das mag ein Grund mehr gewesen sein, warum Hess nach Schottland fliegen wollte. Ja, er hat auch damals gesagt, dieser Hess, es ist ein ganz reizender Mensch. Also mit dem bin ich sehr, sehr gut ins Gespräch gekommen. Und ich habe ihn mit seiner Familie eingeladen zu uns aufs Schloss nach Schottland nächsten Sommer. Und ich sagte, bravo, schön. Und er hat gesagt, ja, und du kannst mir mal helfen mit dem Brief. Und jetzt bitte, ich kann mich nicht erinnern, was er da in der Hand hatte. Ist es sein Brief an Hess oder ist es Hess? Der Brief zurück an ihm, aber es ging um die Einladung. Und in der Zwischenzeit hatte ich mehr Deutsch als mein Adoptivvater und ich half ihm ein bisschen, das zu formulieren. Nicht? Ich habe ihm ein bisschen den Brief ausgewechselt. Oder ich half ihm den Brief von Herrn Hess, vielleicht hat er den nicht ganz verstanden. Jedenfalls, es war eine abgemachte Sache. Die von Churchill favorisierte Politik der Kriegsausweitung mit Millionen von Opfern entsprach durchaus der britischen Kriegsdoktrin, die der Chefideologe und ständige Staatssekretär im britischen Außenministerium Sir Robert Vansittart im September 1940 als Handlungsanweisung für britische Diplomaten festgelegt hatte. Der Feind ist das Deutsche Reich und nicht etwa der Nazismus. Und diejenigen, die das noch nicht begriffen haben, haben überhaupt nichts kapiert. Alle Möglichkeiten für einen Kompromiss sind passé. Und jetzt muss der Kampf bis zum Ende geführt werden, und zwar bis zum bitteren Ende. Wir haben mehr als genug von Friedensangeboten von Leuten wie Dalerus, Gördeler, Weissauer und Konsorten. Die britische Außenpolitik machte in ihrer Kriegsbereitschaft somit keinerlei Unterschied zwischen Karl Gördeler, einem der führenden Köpfe des deutschen Widerstandes, des anderen Deutschland, und Mitgliedern der NS-Führung wie Joseph Goebbels. Als Vansittart hörte, dass Lord Halifax, der britische Botschafter in Washington, vorschlug, die Verhandlungen ernst zu nehmen, war er mehr als beunruhigt. Er war ein Parteigänger Churchills, der meinte, der Krieg müsse unter allen Umständen durchgefochten werden, da Deutschland eine Bedrohung des Empires darstelle. Dieses Dokument ist überaus entlarvend. Denn es sagt sehr deutlich, dass die Bedrohung nicht vom Nazismus, sondern von Deutschland und der deutschen Reichsidee ausgeht, gegen die England seit 75 Jahren gekämpft habe. Hier haben wir ausdrücklich die Einstellung dargelegt, dass höchstrangige britische Politiker ganz andere Ziele mit dem Krieg verfolgten, als die Menschen, die dessen Lasten zu tragen hatten. Vansittart ist ohne Zweifel das Haupt der antideutschen Fraktion im Foreign Office, der eben auch aus emotionalen Gründen keinerlei Friedensunterhandlungen mit Deutschland pflegen möchte. Er hat aus eigener Kenntnis fast alle führenden deutschen Widerständler vor dem Krieg empfangen und hat sich mit ihren Programmen vertraut gemacht. Zugleich ist es aber so, dass er daraus die Erkenntnis gewinnt, auf keinen Fall eine neue Dolchstoßlegende wieder manifest werden zu lassen und Deutschland, wenn möglich, als Staat auf dem Kontinent weitgehend zu tilgen und auszulöschen. Auch Anthony Eden, seit Dezember 1940 britischer Außenminister, folgte den Zielen seines Staatssekretärs Vansittart. Verhandlungen mit Deutschland fanden nicht statt. Urheber und Motor dieser Politik aber war Winston Churchill, der die Geheimdienstintrige stetig vorantrieb. In diesem Geheimdienstspiel sind nach meinen Forschungen drei Ebenen zu unterscheiden. Zum einen versorgt ein eigens dafür eingerichteter Ausschuss im britischen Geheimdienst, das sogenannte Double Cross Committee, aber auch die Special Operations Executive, die deutsche Seite, vor allem Hess, mit gezielten Falschinformationen. Und in diesen Falschinformationen heißt es, dass der deutsche Blitz, also die Kriegführung gegen England, die Luftangriffe, die Moral der Zivilbevölkerung untergraben hätten, dass Churchills Stellung nicht mehr fest sei und dass bei einem sichtbaren und echten Zeichen deutschen Friedenswillens Churchill gestürzt werden würde. Die zweite Ebene ist dieser Brief, der am 23. September über Hess an Hamilton, diesen ersten schottischen Peer und Lord Steward des Königs, abgeht, der Hamilton nie erreicht, sondern auf dem Schreibtisch des Geheimdienstes landet. Und der Geheimdienst pflegt nun über Monate hinweg im Namen von Hamilton eine geheime Korrespondenz mit Hess. Und diese Korrespondenz endet von Hess' Seite aus mit dem Angebot, Hamilton möge mit einer Agitation in den Appeasement-Kreisen gegen Churchill beginnen. Im richtigen Moment, so heißt es wörtlich, wird dann eine hochrangige deutsche Persönlichkeit erscheinen, um die Friedensbedingungen zu sondieren. Und die dritte Ebene sind Horoskope, die sich Hess hat anfertigen lassen im Vorfeld seines Fluges, die allesamt den 10. Mai als Tag welthistorischer Bedeutung ausweisen. Der Ort, wo der Frieden zu schließen ist, liegt in Schottland. Inwieweit der britische Geheimdienst hier auch die Hess nahestehenden okkultistischen Kreise infiltrierte und Hess mit getürkten Horoskopen versorgte, ist wahrscheinlich, lässt sich aber dokumentarisch nicht beweisen. Hildegard Fahrt, Sekretärin von Rudolf Hess, erinnert sich an die Vorbereitungen zum Englandflug. Über diesen Flug habe ich gar nichts gewusst. Ich habe lauter Einzelteile. Man hat hinterher gemerkt, wie schlau er das verteilt hat. Also ich habe gewusst einerseits, dass er Entwürfe geschrieben hat, wo er mit irgendeinem Engländer verhandeln wollte. Und ich habe mir vorgestellt, er trifft den irgendwie im neutralen Ausland. Mai 1941. Der Plan wird umgesetzt. Rudolf Hess ist unterwegs von Deutschland nach Schottland. Die Engländer rechneten als Verhandlungspartner mit dem Chef der Auslandsorganisation der NSDAP, dem Gauleiter Ernst Bohle. Bohle, der bis 1937 noch einen britischen Pass hatte, war für die Zeit nach dem Krieg als deutscher Botschafter in London vorgesehen. Er kannte sich also im Königreich bestens aus. Dass nun aber Hess persönlich nach England flog, hat für Martin Allen einen nachvollziehbaren Grund. Die Männer, die in der Nacht des 10. Mai 1941 in Dungeville House warteten, waren der Herzog von Kent, der Herzog von Buccleuch, ein Geheimdienstbeamter und ein Mann der Political Warfare Executive. Das Verblüffende an den britischen Dokumenten ist der Beweis, dass sie auf den Chef der Auslandsorganisation Ernst Bohle gewartet haben. Und alle diejenigen, die hier warteten, waren überrascht und schockiert, als stattdessen Rudolf Hess auftauchte. Wenn man sich die Dokumente sehr genau ansieht, fällt einem auf, dass Ende April, Anfang Mai Hess und ich vermute auch Hitler die englische Verhandlungstaktik zu durchschauen begannen. Und so beschlossen sie gemeinsam, Hess anstelle von Bohle zu entsenden, um sich bei den Briten Gewissheit zu verschaffen. Man wollte den britischen Verhandlungspartnern tief in die Augen schauen. Während Hess nach Schottland fliegt, warteten in England drei Gruppen auf den deutschen Emissär. Winston Churchill auf dem Landsitz Ditchley Park, der Geheimdienst in Woburn Abbey und der Herzog von Kent, der Bruder des englischen Königs, in Dungeville House. Entsetzt darüber, dass mit Hess ein Entscheidungsträger eintreffen würde, der die Strategie der Zeitverzögerung zu Fall bringen könnte, löschen die Engländer die Landbefeuerung. Hess sollte mit seiner Maschine am Boden zerschellen. Doch Hess überlebt. Das Verwirrspiel ging in die nächste Runde. Offiziell wird seitens der Engländer veröffentlicht, der schottische Bauernknecht David McLean habe den abgesprungenen und verletzten Hess gefunden und aufgegriffen. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Daniel McBride, damals Sergeant einer Fernmeldetruppe, offenbarte zwei Jahre nach Kriegsende die wirkliche Geschichte. Er war es, der Hess fand und ihn in das Haus McLeans brachte. Doch darüber durfte er damals nicht reden. Ich behaupte, dass hochrangige Regierungsmitglieder sein Kommen erwartet hatten. In jener Nacht wurde weder Luftalarm gegeben, noch wurde das Flugzeug vom Radarkontrollraum erfasst. Kaum war das Unternehmen fehlgeschlagen, mussten sowohl die Briten als auch die Deutschen der staunenden Öffentlichkeit eine plausible Erklärung zum Fall Hess anbieten. Die deutsche Presse distanzierte sich von Rudolf Hess, kam aber der Wahrheit sehr nahe, als sie am 14. Mai, also nur 3 Tage nach dem Flug, berichtete. Es wäre auch denkbar, dass Hess am Ende von englischer Seite bewusst in eine Falle gelockt wurde. Martin Allen ist sich sicher. Es besteht kein Zweifel daran, dass Hitler vor Hess Abflug informiert war. Denn beide hatten deswegen eine beträchtliche Zeit mit den Briten verhandelt und sich noch kurz zuvor getroffen. Dass Martin Allen mit seiner Ansicht, der Hess-Flug sei mit Wissen ja auf Veranlassung Hitlers erfolgt, recht hat, wird durch ein bislang unveröffentlichtes Dokument erhärtet. Heinrich Schiller, ein enger Mitarbeiter Ernst Bohles, dem Chef der NSDAP-Auslandsorganisation, den die Engländer anstelle von Rudolf Hess erwarteten, brach nach mehreren Jahrzehnten sein Schweigen. Schiller erinnert sich an den Tag vor dem Flug von Rudolf Hess nach England. An diesem Tag fand ein streng geheimes Treffen in der Reichskanzlei statt, an dem Hitler persönlich teilnahm. Zu diesem Treffen war auch Gauleiter Bohle, der Chef Schillers, geladen. Eine halbe Stunde nach der Besprechung bei Hitler kam Herr Bohle in seine Dienststelle, rief die wenigen Männer seines Vertrauens zusammen und erklärte: Schließen Sie bitte die Türen, meine Herren. Das, was ich jetzt zu sagen habe, darf aus diesen 4 Wänden nicht hinauskommen. Ich komme jetzt gerade vom Führer. Es wurde Folgendes besprochen und vereinbart. Parteigenosse Hess wird in dieser Nacht nach England fliegen, um dort mit ihm vertrauten Persönlichkeiten zu sprechen und sie zu beschwören, Churchill zu bewegen, mit uns Frieden zu halten und mit uns sich zu verbünden. Heinrich Schiller erinnert sich genau, welche Optionen Ernst Bohle seinen Vertrauten damals aufzeigte. Gelingt dieses Vorhaben, so hat Parteigenosse Goebbels eine Rede vorbereitet, die dem deutschen Volk kundgetan werden soll. Gelingt es aber nicht, so hat Parteigenosse Hess sich bereit erklärt, als irre erklärt zu werden und auf eigene Faust gehandelt zu haben. Auch dafür hat Goebbels eine zweite Rede vorbereitet im Fall des Misslingens. Parteigenosse Hess ist bereit, sein Leben einzusetzen für den Frieden. Bestätigt wird diese Darstellung Schillers auch von einem der US-Anklagevertreter im Nürnberger Prozess, Robert Kempner, der im Rahmen des IMT zahlreiche NS-Größen verhörte. Kempner stellt in einem ebenfalls bislang unveröffentlichten Schreiben fest: Dass Hess mit Hitlers Wissen nach England flog, habe ich seit dem Jahre 1947 gewusst. Siehe die eidesstattliche Versicherung von Ernst Wilhelm Bohle. Nachdem klar war, dass Hess in eine Falle gelaufen war, erklärten die deutschen Medien Hess absprachegemäß für einen verwirrten Einzelgänger. Doch hinter den Kulissen herrschte weiterhin rege Betriebsamkeit. Martin Allen. Als Hess nach England geflogen war, die ganze Sache schief ging und Hess von den britischen Behörden festgenommen wurde, nahm man an, dass diese Behörden nichts von der Existenz einer Friedenspartei wussten. Hitler war entschlossen, um jeden Preis herauszufinden, was mit Hess passiert war und ob es möglich sei, ihn zu befreien. Martin Allen fand auch heraus, dass Hitler, der Hess offiziell für verrückt erklärte, ein abenteuerliches Stoßtruppunternehmen startete, um seinen Stellvertreter zu befreien. Ein weiteres Indiz dafür, dass der Flug mit seinem Wissen geschah? Der Park von Woburn Abbey. Im Zweiten Weltkrieg Sitz der besonderen Abteilung des britischen Geheimdienstes. Mittwoch, 28. Mai 1941. Das Dröhnen deutscher Kampfbombermotoren stört die Stille des Parks. Wenig später fallen Bomben. Die Luftwaffe fliegt einen Scheinangriff, um von 3 deutschen Agenten abzulenken, die mit Fallschirmen abspringen und an einer Straßenbiegung kurz vor Woburn Abbey landen. Die 3 Männer wissen, dass der britische Außenminister Anthony Eden 2 Tage später genau auf dieser Strecke nach Woburn Abbey fahren wird, um an den dort stattfindenden geheimdienstlichen Wochenendberatungen teilzunehmen. Ihr Auftrag lautet, Anthony Eden zu kidnappen und gegen Rudolf Hess auszutauschen. Die Dokumente belegen eindeutig, dass diese Männer Eden kidnappen und ihn als Geisel nehmen sollten, um von ihm zu erfahren, ob diese Friedensfraktion wirklich bereit sei, gegen Churchill vorzugehen, oder ob es sich um eine Finte handle. Das Gelände rund um Woburn Abbey bietet nur wenige Versteckmöglichkeiten. Das britische Militär hat zudem alle Bauern aufgefordert, verdächtig erscheinende Personen sofort zu melden. Die drei deutschen Agenten werden entdeckt und gefangen genommen. Die geplante Entführung Edens wird vereitelt. Die Gefangenen werden in den Tower von London gebracht. Als sie sich weigern, die Seite zu wechseln und für die Briten zu arbeiten, werden sie ohne jedes weitere Verfahren erschossen. Heute weiß man, dass das Angebot zum Frieden, mit dem Hess nach England geflogen war, von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Hess selbst wurde ein Opfer der Churchill'schen Intrige. Er verbrachte die letzten 4,5 Jahrzehnte seines Lebens im Gefängnis. Nach Kriegsende wurde Hess im Verlauf der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse monatelang verhört. Seine Version des Fluges nach England durfte dabei auf Veranlassung der Briten nicht erwähnt werden. Ein Dokument aus dem Nürnberger Verfahren belegt, dass Hess am 9. Juni 1941, also nur wenige Wochen nach seiner gescheiterten Mission vom 10. Mai, mit dem britischen Lordkanzler Simon ausführlich über einen Vier-Punkte-Friedensplan Hitlers und die Grundlagen für einen Verständigungsfrieden diskutierte. Hess hielt Lord Simon für einen Vertreter der Friedenspartei und trug ihm deshalb die Friedensvorstellungen Hitlers offen vor. Was Hess nicht wissen konnte. Das Gespräch war ebenso wie die Entlassung Vansetterts nur ein bewusst durchgeführtes Täuschungsmanöver, dessen einziges Ziel es war, den Deutschen vorzugaukeln, dass die antideutsche Fraktion in der englischen Regierung an Einfluss verlöre. Fünf Jahre später. Wir schreiben den 10. März 1946. Auf dem Hartschimmelhof am Ammersee bei München wohnt das Ehepaar Haushofer mit seinem Sohn Heinz. Das Ehepaar war in alle Überlegungen von Rudolf Hess eingeweiht, kannte die genauen Inhalte und Hintergründe seines mysteriösen Englandfluges. Wichtige Zeugen, die den Engländern im Verlauf des Nürnberger Prozesses hätten gefährlich werden können. Besonders brisant, die Haushofers besaßen Durchschriften sämtlicher Briefe von Hess an seine englischen Kontaktpersonen. Kurz bevor Karl Haushofer als Zeuge der Verteidigung in Nürnberg aussagen konnte, erschienen zwei britische Geheimdienstmitarbeiter am Hartschimmelhof mitten in der amerikanischen Besatzungszone. Was dann geschah, liegt bis heute im Dunkeln. Tatsache ist, nach dem Besuch waren Karl Haushofer und seine Frau Martha tot. Ihre Leichen lagen mitten im Wald und in erheblicher Entfernung zum Wohnhaus. Die beiden britischen Geheimdienste waren die letzten, die das Ehepaar Haushofer lebend sahen. Im Hartschimmelhof selbst fand sich ein Abschiedsbrief von Karl Haushofer, der auf einen Selbstmord hinweist. Ein Brief mit vielen Ungereimtheiten. Eine Datierung ist nicht vorhanden. Außerdem ist der nur eine Seite lange Brief viermal unterbrochen und jeweils mit anderer Tinte und Feder fortgeführt worden. Noch merkwürdiger ist eine Skizze, die wohl wegen der großen Entfernung vom Haus und der abgelegenen Stelle mitten im Wald angefertigt wurde und die dem Sohn Heinz den Weg zur Fundstelle der Leichen seiner Eltern weisen sollte. Diese Skizze soll von Martha Haushofer angefertigt worden sein. Allerdings weist die Schrift keinerlei Ähnlichkeit mit der Handschrift Martha Haushofers auf, wie der Vergleich mit ihrem Tagebuch belegt. Die Buchstaben zeigen vielmehr eine frappante Ähnlichkeit mit der Typografie von Angloamerikanern. Tatsache ist außerdem, die beiden Geheimdienstagenten, die die Haushofers besucht und als letzte lebend gesehen haben, schrieben unmittelbar nach ihrer Rückkehr ihrem Auftraggeber Sir Ivan Kirkpatrick, dem späteren britischen Hochkommissar für Deutschland, und dem Mann, der Rudolf Hess nach seinem gescheiterten Flug als erster verhört hatte, folgenden Vermerk. Entsprechend Ihrer Instruktionen vom 8. März wurde K. Haushofer am 10. März aufgesucht. Am 10. März, dem Todestag des Ehepaares. Im Verhör stellte sich heraus, dass der Herr über das in Frage stehende Problem nichts weiter wusste. In Beantwortung unserer Instruktionen teilen wir Ihnen mit, dass das Problem, das diesen Mann und das IMT betrifft, jetzt beseitigt wurde. Beseitigt? Nur eine sprachliche Entgleisung? Oder die übliche geheimdienstliche Redewendung für ein gewaltsames Aus dem Wege räumen? Ob Selbstmord oder Mord, einen letzten Beweis für die eine oder andere These wird es wohl nie geben. Fakt ist, im Nürnberger Prozess konnte Karl Haushofer Rudolf Hess nicht mehr entlasten. Während der Verhandlungen im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess simulierte Hess einen Gedächtnisverlust. Hildegard Fahrt erinnert sich. Schließlich bin ich dann also nach Nürnberg gekommen. Und da wurde ich gefragt, ob ich bereit bin, ihm gegenübergestellt zu werden. Dann habe ich gedacht, ja, selbstverständlich bin ich bereit. Ich wusste ja nun schon, von wie ich noch draußen war bei der Frau Hess, wusste ich von den Briefen, die sie gekriegt hat, dass er sein Gedächtnis verloren hat. Er spiele, das hat er ja später gesagt. Ich habe dann gesagt, ich weiß, Sie kennen mich nicht, Sie haben Ihr Gedächtnis verloren. Ich war Ihre Sekretärin und ich habe auch vor kurzem Ihre Frau gesehen, es geht ihr gut und den Bübler auch. Ich habe aus den Augen und aus der Stimme, habe ich irgendwie im Innern so wie ein kleines Gefühl gehabt. Er ist der Alte. Inge Ordemann, eine weitere Sekretärin von Hess, erinnert sich an die Phase des Gedächtnisverlustes. Dann wurde er weggebracht und stand er auf und klopfte mich auf die Schulter und sagte, haben Sie keine Angst, ich bekomme mein Gedächtnis wieder. Und da wusste ich sofort, da hat es simuliert nur, nicht? Dies erklärt dann auch die merkwürdig anmutende Einlassung von Hess im Nürnberger Prozess. Um vorzubeugen, dass ich für verhandlungsunfähig erklärt werde, obwohl ich an den weiteren Verhandlungen teilzunehmen und mit meinen Kameraden zusammen das Urteil zu empfangen wünsche, gebe ich dem Gericht nachfolgende Erklärung ab, obwohl ich sie ursprünglich erst zu einem späteren Zeitpunkt des Prozesses abgeben wollte. Ab nunmehr steht mein Gedächtnis auch nach außen hin wieder zur Verfügung. Die Gründe für das Vortäuschen von Gedächtnisverlust sind taktischer Art. Als Hess in der Feste Berlin-Spandau seine lebenslange Haftstrafe antrat, waren alle Spuren seines Friedensfluges beseitigt und die Mitwisser nicht mehr am Leben. Rudolf Hess, der Häftling Nummer 7, saß 4 Jahrzehnte im Gefängnis von Spandau, davon 20 Jahre in Einzelhaft. Um ihm jede Möglichkeit zu nehmen, die Öffentlichkeit über die wahren Absichten und Hintergründe seines Englandfluges zu informieren, wurde er lebendig begraben. Ein einsamer Mann, Opfer der britischen Kriegspolitik. Hess sah und sprach fast ein Vierteljahrhundert keinen Deutschen mehr. Russen, Amerikaner, Engländer, Franzosen, ein holländischer Krankenpfleger, ein spanischer Koch und jugoslawische Hilfskräfte waren die Personen, die ihn umgaben oder außerhalb der Gefängnismauern für ihn arbeiten mussten. Als Rudolf Hess Ende der 60er Jahre seine Frau und seinen Sohn einmal im Monat für eine Stunde sehen durfte, war ihm strikt untersagt, über bestimmte Themen zu sprechen. Zu diesen zählten die NSDAP, der Zweite Weltkrieg und sein Englandflug. Sämtliche Briefe wurden gelesen und zensiert. Die Alliierten redeten Hess nur mit Nummer 7, niemals mit seinem Namen an. Die Behandlung war schikanös. Trotz aller Verbote gelang es, die um Hess gezogene Mauer des Schweigens zu durchbrechen. Der amerikanische Gefängnisdirektor in Spandau, Eugene K. Byrd, gewann das Vertrauen des Gefangenen. Ein nicht ungefährliches Unterfangen. Doch im Laufe der Jahre wurde Eugene Byrd zu Hess ständigem Gesprächspartner. Rudolf Hess übergab Byrd auch ein Handschreiben, datiert vom 20. September 1971, in dem er die Hintergründe seines Englandfluges zusammenfasste. Darin bestätigt Hess, dass es sein Ziel war, durch einen Verständigungsfrieden mit England eine schnellstmögliche Beendigung des Krieges zu erreichen. Gegen Ende seines Lebens schenkte der Eingekerkerte einem zweiten Fremden sein Vertrauen, seinem tunesischen Krankenpfleger Abdallah Melaoui. Unsere Verhältnisse zwischen Patient und Krankenpfleger, oder also, da hat sich sehr gut Kontakt, weil ich glaube, die Welt wissen das nicht so viel, weil Rudolf Hess spricht Arabisch. Der erste Mal sage ich auch so solche Sachen. Deutsch. Und dann, wenn wir auch ein bisschen privat unterhalten, ich versuche so intensiv mit ihm Kontakt zu haben, rede ich mit ihm Arabisch und er kann sehr gut ägyptische Arabisch. Und das ist, was mich sehr so erfreut. Eugene K. Byrd erinnert sich an jene Zeit in Spandau. Das Verhältnis zwischen Mallory und Hess war, kann man sagen, wie ein Vater-Sohn-Verhältnis. Man muss mal vorstellen, Hess war sehr alt und sehr einsam. So freut er sich auf jeden Besuch von Mallory. Mallory war da, kann man sagen, Tag und Nacht. Wenn Hess einen Bauchweh hat oder irgendwas, er hat Mallory gerufen. Mallory wohnte 50 Meter entfernt vom Gefängnis und war da innerhalb von 5 Minuten. Abdallah Melaoui widmete sich nicht nur dem persönlichen und gesundheitlichen Wohl seines Patienten. Er versuchte durch das Herausschmuggeln von Kassibern auch an der politischen und juristischen Befreiung des Greises mitzuwirken. Hess schrieb bis zu seinem Tode Gesuche und Bittbriefe, nicht nur an Verwandte, sondern auch an Zeitungen wie die FAZ oder die Welt, wobei er seinem Vertrauten und Pfleger stets präzise Anweisungen gab. Eine der bislang nie veröffentlichten Kassiber-Anweisungen an Abdallah Melaoui lautete: Bitte schnellstens in ein Gebiet weit außerhalb des Spandauer Postgebiets fahren und die beiden Briefe in einen Briefkasten werfen. Gleich aus Ihrem Haus damit. Danke, mir später nichts sagen. Mit Wanzen rechnen, selbst als Knöpfe an unseren Kleidern. Wenn Sie mit dem Kopf nicken, heißt das, alles in Ordnung, die Briefe sind weg. Mit niemandem draußen davon sprechen. Dies Schreiben vernichten. Ein anderes illegales Schreiben an einen Neffen beginnt folgendermaßen: Absolutes Schweigen jedermann gegenüber von höchster Bedeutung. Auch Wolf und Ilse gegenüber. Auch keine Andeutungen machen, weder mündlich noch telefonisch. Sehr mysteriös, was? Ich bin sicher, ich kann's dir sehr bald erklären. Allein einander gegenüber sitzend, ohne Aufsicht. Und nicht hier, sondern weit weg von hier. Dieses Schreiben stammt vom 22. September 1986 und beweist, dass Rudolf Hess keineswegs ein gebrochener alter Mann war, der an Selbstmord dachte, sondern jemand, der trotz seines hohen Alters alles unternahm, um noch einmal in Freiheit zu gelangen. Dennoch gingen zu diesem Zeitpunkt alle davon aus, dass der inzwischen 93-jährige Hess das Geheimnis und die Hintergründe seines Englandfluges mit ins Grab nehmen würde. Alle humanitären Bemühungen um seine Freilassung waren ergebnislos verlaufen. Bemühungen, die die Engländer, wohl wissend, dass die Russen angesichts des Kalten Krieges einer vorzeitigen Freilassung von Hess niemals zustimmen würden, nach außen hin geräuschvoll unterstützen. Byrd war Zeuge dieser diplomatischen Farce. Und ich habe jahrelang für Hess seine Freiheit plädiert. Und mein Grund war folgendes. Ich habe meine Leute, meine Regierung gesagt, lass dieser alte Mann nach Hause gehen und sterben in aller Ruhe und nicht als Märtyrer im Gefängnis für die Extremisten. Während meiner Zeit, was 8,5 Jahre war als Kommandant, habe ich nach Anordnung von meiner Regierung zweimal im Jahr, alle 6 Monate, Briefe schreiben lassen. Ein Brief von Frankreich, von England und Amerika, identisch an Moskau geschickt, um für Hess seine Freiheit zu bekommen. Die Russen haben immer Nein gesagt. Aber nicht nur die britischen Freilassungsversuche waren eine Täuschung, wie Professor Schmidt bestätigt. Hess war der einzige und letzte Gefangene, der seit 1966 in diesem großen Backsteinbau von Spandau saß. Als Schirach und Speer, die beide 20 Jahre Haft bekamen, in Nürnberg entlassen worden sind. Von britischer Seite aus lässt sich dokumentarisch festmachen, dass man Ende der 50er Jahre, und zwar war das die Regierung Macmillan, bei der Bundesregierung unter Adenauer eine Initiative startete, die letzten Gefangenen aus Spandau herauszuholen und den Sowjets diesen Vorschlag zu machen. Das Ganze scheitert an Adenauer, der nicht bereit ist, diese Initiative zu unterstützen. Von da an hatten die Briten wohl keinen Versuch mehr unternommen, gegen das sowjetische Veto eine Freilassung von Hess zu erwirken. Eugene Byrd. Die Engländer waren immer Feuer und Flamme dafür. Aber warum? Die wussten, die Russen Nein sagen. Doch dann trat eine Wendung ein, mit der niemand gerechnet hatte und die das britische Komplott bedrohte. Vollkommen unerwartet kündigte der damalige sowjetische Staatschef Gorbatschow an, den Greisen Rudolf Hess bei der nächsten routinemäßigen Wachübernahme durch die Russen aus humanitären Gründen freilassen zu wollen. Ein Vorhaben, das Radio Moskau auf Anfrage offiziell bestätigte. Bei den Briten brach Panik aus. Der Sohn von Rudolf Hess erfuhr in diesem Zusammenhang, dass sowohl die britische Premierministerin Margaret Thatcher als auch der damalige deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker bei ihren Moskau-Besuchen im Mai und Juli 1987 Gorbatschow bedrängten, Hess erst im November auf freien Fuß zu setzen. Dieser Aufschub verschaffte den Briten die nötige Fristverlängerung, um in der Chefsache Hess noch einmal aktiv werden zu können. Wie reagierte Rudolf Hess auf die Nachricht seiner geplanten Freilassung? Sein persönlicher Krankenpfleger Abdallah Melaoui erinnert sich. Ich erzähle von dem Plan, das ist so, ihn freizulassen. Er hat sich gefreut, als er zu Hause sterben will und einmal die Bergen zu sehen, das sagt er mir. Und freut er sich, aber durch die lange Gefangenschaft, da zeigt nicht, wie wir das ist in Zivilrecht draußen so, hurra, super, und ich habe geschafft, sondern er sagte, das ist gut. Doch an einem Rudolf Hess außerhalb der meterhohen Gefängnismauern von Spandau waren bestimmte britische Kreise nicht interessiert. Am 17. August 1987 erfährt die Weltöffentlichkeit vom Tode Rudolf Hess. Offizielle Todesursache: Selbstmord durch Erhängen. An den 4 offiziellen britischen Versionen der Todesursache Selbstmord durch Erhängen wurde von verschiedenen Seiten Zweifel geäußert. Eugene K. Byrd wies seinerzeit sofort auf die Widersprüche der offiziellen Verlautbarung der Briten hin. Erste Meldung war, dass er tot aufgefunden ist in seiner Zelle. 1,5 Stunden später ist diese Meldung umgeendet und es ist gesagt worden, dass er unterwegs ins Krankenhaus gestorben sei. Das ist wiederum umgeendet, ein paar Stunden später. Und die haben gemeldet, dass er strangulisiert mit einer Kabel, elektrische Kabel, das sie im Garten fand. Und der letzte war, der hat sich aufgehängt mit einer Verlängerungskabel in seine kleine Gartenhaus hinter dem Gefängnis. Ich war sofort skeptisch und ich dachte zuerst, dass die Russen ihn umgebracht haben. Bis ich später gelernt habe, dass an dem Tag Hess starb, gab es kein Russe im Gefängnis. Der russische Direktor war in Urlaub und kein Wächter, russischer Wächter, hat Dienst an dem Tag, 17. August 87. Überlegungen, dass bestimmte Kreise ein Interesse daran haben könnten, ihn aus dem Wege zu räumen, beschäftigten Hess schon kurz nach seiner Gefangennahme. 1942 bat er den Schweizer Gesandten in London im Falle seines Todes, meine Leiche durch eine internationale Ärztekommission hinsichtlich der Todesursache untersuchen zu lassen. Gab es am Todestag Anzeichen, die auf Selbstmord hingewiesen hätten? Eugene Bird und Abdallah Melaoui erinnern sich noch genau an den Tagesablauf. Ja, der Tag lief folgendes am 17. August 87. Hess ist aufgestanden, 7 Uhr, und Frühstück ist serviert worden, in seine Zelle serviert. Im Zellenblock gab es einen Sanitätsraum für Erste Helfer etc. Notoperation, Kleinigkeiten. Und in diesem Sanitätsraum gab es eine Erste Helfer-Kit und eine Sauerstoffflasche und eine Maske. Und das war Malerie, seine Aufgabe, jeden Tag diese beiden Dinge zu untersuchen. Erster Helfer-Kit war versiegelt und geplombt. Er untersuchte alles, inklusive diese Gas, diese Sauerstoffflasche, alles in Ordnung. Und dann es gab ein Blatt, wo er unterschrieben hat. Das hat er unterschrieben, alles in Ordnung, mit diesen beiden Dingen, 11.05 Uhr. Und wenn die Plombe das nicht in Ordnung, muss ich alles melden. Muss ich die 4 Direktoren melden. Muss ich Protokoll schreiben. Sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Deshalb ist es lieber, dass ich kontrolliere es 2-mal. Das war alles in Ordnung. 15 Uhr nachmittags am 17. August war Malerie in der Esssaal bei der Küche außerhalb des Gefängnisses. Und er bekam einen Anruf von der Chef Wäsche, der Franzose Adouan. Und Adouan sagte folgendes: Komm sofort ins Gefängnis, ich befürchte, was Furchtbares ist mit Hess passiert. Ja, bin ich gerannt. Bis dann Haupttour des finalierten Gefängnis. Ich habe geklingelt, der Herr Müller macht nicht auf. Klingelte und der englische Wächter hat ihm angeschaut und folgendes gesagt: Gehen Sie nach Hause, ist es alles vorbei. Was ist alles vorbei? Anruf, ich muss kommen. Verzögerung vor die Haupttür. Ich habe gebeten, trotzdem Herr Müller, die Schlüssel hat, die Zellenblock aufzumachen, aufzuschließen. Hat er ignoriert. Es kam wirklich zu einer Fechtung dort zwischen dieser Hauptmann und Malerie. Und endlich hat der amerikanische Hauptmann ihm reingehen lassen ins Garten. Malerie rannte ja eine Distanz von circa 400 Meter auf einen Pfad um den Gefängnis rum und kam in dieses kleine Gartenhaus, wo Hess war zu dieser Zeit. Ein Weg, das normalerweise unter 5 Minuten gedauert hat, um in dieses Gartenhaus zu kommen. Es hat ihm fast 40 Minuten gedauert, bis er dort ankam. Völlig unerwartet von den Leuten in diesem Gartenhaus. Jordan, der amerikanische Wächter, war mit Hess. Als Malerie ankam, er sah Folgendes. Der Herr Jordan stand da verschwitzt, chaotischer Zustand, Schweißausbrüche. Rechts, der Nummer 7, Rudolf Hess, lag auf dem Rücken in die Mitte und 2 uniformierte Soldaten, eingetragene Soldaten, so in amerikanischer Uniform, eine große, so dunkle und eine kleine, Erstens habe ich nie gesehen. Zweitens, ich habe schon sehr empört, weil das ist mein Patient, lag da, lieblos. Erstens die Frage an Herrn Jordan, ist das als Kinder oder als Wächter, amerikanische Wächter, was ist denn los? Was ist da los, Herr Jordan? Er antwortet mir ganz klar mit Brünnel, das Schwein ist umgebracht, können Sie nach Hause. Diese beiden Männer hat Mallory nie vorher gesehen oder nachher. Es war auch eine absolute Verletzung, die Regeln in Spandau Gefängnis, dass diese zwei Leute da waren. Er stand wie die Mörder, so gelassener, also nicht Schauspieler, sondern so richtig professionelle Killer. Die standen da, die schauten mich, was suchst du denn hier? Wie kommst du hier rein? Mallory schaute mit Entsetzen an, ging es sofort runter auf Rudolf Hess und versuchte, ihm zum Leben zurückzubringen, durch Mund zu Mund Resuscitation. Hol mir den Erste-Helfer-Kit im Sanitätsraum. Obwohl Jordan ein Walkie-Talkie, ein Telefon, mittrug, er ist selbst hingegangen und hat diese Erste-Helfer-Kit und diese Sauerstoffflasche mit Maske zurückgebracht. Und diese Kit ist ausgerissen worden und alles, was in dem Erste-Helfer-Kit war, vernichtet und zerstreut. Es gab auch kein Sauerstoff in dieser Flasche. Das, obwohl Abdul das untersucht hat, 11.05 Uhr, 5 Minuten nach 11, am gleichen Vormittag und alles in Ordnung fand. Ich habe das geprüft morgens. Das war alles in Ordnung, der Sauerstoff, wie auch das Notfallkoffer. Das kann ich beantworten. Ob jetzt zwischengetauscht, die haben das Schlüssel, die können tauschen oder nicht getauscht. Die waren beide defekt. Zum Zeitpunkt seines Todes war Rudolf Hess ein 93-jähriger alter Greis. Gelegenheiten, sich umzubringen, hätte Hess genug gehabt, wie sich der ehemalige US-Gefängnisdirektor in Spandau erinnert. Viele Leute denken an Hess als junger, dynamischer, sportlicher Mensch. Und das war er. Aber in dem Jahr, Hess starb, er war 93 Jahre alt. Hess war ein alter Greis. Er war so gesundheitlich, so angeschlagen. Er könnte zum Beispiel von einer Bank, nicht alleine aufstehen. Er könnte seine eigene Schuhbänder nicht zuschnüren. Wenn er lief im Garten, er lief mit einem Stock und zog sein rechtes Bein hinterher. Es müsste zwei Leute mit ihm mitlaufen, eins links und eins rechts, falls er hinfällt. Er war blind im rechten Auge und er hat nur ein Drittel seiner Sehkraft in dem linken Auge. Er litt so unter Arthritis, dass er seine Finger und Daumen nicht auseinander bekommen könnte. Die haben buchstäblich einen Löffel in seine Hand hineintun müssen, um dass er essen könnte. Und meiner Meinung nach, was meistens gravierend ist, er könnte nicht einmal seine Ärmel bis zur Schulterhöhe heben. Irgendjemand muss es sagen, Hess ist ermordet worden. Wenn Hess sich ermorden will, er hat A, sein Zelt, wo er schläft, 25 Meter Kabel für die eine Plattenspiele. Zweitens, seine Lampe, das ist 3,50 Meter circa. Drittens, wo ich die Wäsche aufhänge, seine Wäsche ist, hat er 5 Meter. Und im Fernsehen, da hat drei Kabel. Wenn er wollte sich umbringen, dann hat er schon links getan im Gefängnis, in den Zellenblock, nicht außerhalb. Ich sage es und ich sage die ganze Welt es, er ist ermordet. Auch die Familie des Toten, allen voran sein Sohn Wolf Rüdiger, äußerte erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der vier verschiedenen Selbstmordvarianten. Sie beauftragte den unabhängigen Pathologen Professor Wolfgang Spann, einen der renommiertesten deutschen Gerichtsmediziner, mit einer erneuten Obduktion. Es war eines Nachmittags gegen 5, da saß ich hier im Casino mit meinen Mitarbeitern und die Zeit trinkt man gerne eine Tasse Tee. Und da kommt der Anruf, hier ist Rechtsanwalt Seidel, kennen Sie mich? Selbstverständlich, Herr Rechtsanwalt, wir kennen uns doch vor Gericht. Sie müssen mir helfen, sagt er. Sag ich, wieso? Selbstverständlich helfe ich Ihnen. Ich habe eine Leiche hier, können Sie die unterbringen? Sag ich, wer ist es? Sagt er, der ehemalige Reichsminister Rudolf Hess. Sag ich, selbstverständlich. Warum pressiert so, habe ich gesagt. Sagt er, eben erhalte ich im Hotel hier einen Brief des Oberbürgermeisters der Stadt Fürth, in dem ich aufgefordert werde, die Leiche, die wir hier am Friedhof deponiert haben, so rasch als möglich wegzubringen. Ich habe zunächst einmal mein Erstaunen über dieses Vorgehen zum Ausdruck gebracht, habe gesagt, bringen Sie mir die Leiche. Und dann fragt er mich, brauchen Sie die Genehmigung des Bürgermeisters? Sag ich, brauche überhaupt keine Genehmigung, Hausherr bin ich. Bringen Sie die Leiche, ich werde den Herrn Oberstaatsanwalt selbstverständlich verständigen, dass er informiert ist, was los ist. Und dann sagt er, ich beauftrage Sie im Namen der Angehörigen, die Sektion durchzuführen, wann können Sie das tun? Dann habe ich gesagt, morgen früh um 9 Uhr, wann können wir die Leiche bringen? Die ganze Nacht, der Nacht ist es informiert. Wir haben dann nach meinem Rückruf mit dem Oberstaatsanwalt, hier mit dem leitenden Oberstaatsanwalt, einen Halbzug Polizei bekommen, um gewissen Schutz zu haben. Man weiß ja nie, was bei solchen politischen Dingen mal plötzlich passiert. Dieser Halbzug wurde hier untergebracht. Im Laufe der Nacht ist die Leiche eingeliefert worden. Und am Morgen des folgenden Tages um 9 Uhr, wie verabredet, haben wir die Leichenöffnung durchgeführt. Weisen die vorgefundenen Ergebnisse auf Selbstmord hin? Dazu Professor Spann. Dazu ist zu sagen, die Leiche war bereits vorseziert. Und was ich nicht einen besonderen Akt der Fairness empfunden habe, dass man uns auf wissenschaftlicher Ebene nicht eine exakte Vorgeschichte gegeben hat. No comment, hat es geheißen. Und wir wussten also gar nicht, was, wie und wann, wo gewesen sein soll. Wir haben lediglich die Leiche gehabt mit einer ganz kurzen Beschreibung, die mit dem Stromkabel, bei dem der Stromkabel eine Rolle spielt. Wir haben zunächst die Leiche äußerlich sehr eingehend besichtigt und da kam es natürlich als wesentlichster Befund auf die sogenannte Strangmarke, wie wir sagen, an. Und dazu muss man wissen, es gibt zwei typische Formen von Erhängen, das typische und das atypische Erhängen. Beim atypischen leuchtet die Strangfurche hier und auch der Strick läuft gleichmäßig parallel ansteigen mit dem höchsten Punkt im Nacken, steigt also nach oben an. Die Furche lief hier horizontal im Nacken, bestand gar kein Zweifel. Das haben wir auch fotografisch gesichert. Damit scheidet ein typisches Erhängen aus. Es scheidet unter Umständen nicht aus, ein atypisches am Boden liegen. Aber so, wie uns mitgeteilt wurde, wie es gewesen sein soll, dass er sich am Kabel erhängt hat, kann es sicher nicht gewesen sein. Mit dem Stromkabel kann er sich selbst nicht erdrosseln. Sie können sich vielleicht selbst erdrosseln mit einem Bademantelgürtel. Weil hier mit dem Bademantelgürtel, wenn ich selber zuziehe, dann durch den Zug diese Noppen, die auf dem Bademantelgürtel sind, die verklemmen sich unter Umständen. Dass der Zug geschlossen bleibt, auch wenn meine Zugkraft nachlässt. Ein Elektrokabel wird immer rutschen, wird immer aufgehen. Mit dem können Sie sich nicht selbst erdrosseln. Unmittelbar nach dem Tode von Rudolf Hess fand eine gründliche Spurenbeseitigung statt, die bis heute viele Fragen aufwirft. Warum wurde nur 24 Stunden nach der Tat das Gartenhaus, der Fundort der Leiche, abgetragen? Warum riss nur eine Woche später Bagger den historischen Gefängnisbau in Spandau ein und machten ihn dem Erdboden gleich? Warum wurde der Schutt abtransportiert und an einem unbekannten Ort vergraben? Warum haben die Briten das Filmen und Fotografieren der Abrissarbeiten, die von bewaffneten Posten überwacht wurden, verboten? Und vor allem, warum wurden nur ein Tag nach dem mysteriösen Ableben von Hess nicht nur sämtliche persönlichen Utensilien des Greises, sondern auch das Gartenhaus, in dem Hess starb, und das Kabel, an dem er sich erhängt haben soll, vollständig vernichtet und damit jede weitere Untersuchung unmöglich gemacht? Professor Rainer Schmidt resümiert: Das ist eine ungeheure menschliche Tragödie, die sich da vollzieht. Jenseits aller großen politischen Spekulationen und Geheimdienstintrigen ist das eine menschliche Tragödie, die auch einen Forscher wirklich anrührt und die fast unbegreifbar ist in unserer modernen Zivilisation. Martin Allen hat mit seinen sensationellen Aktenfunden das vielleicht letzte große Rätsel des Zweiten Weltkriegs, den Englandflug von Rudolf Hess am 10. Mai 1941, gelöst. Wenn es stimmt, dass der britische Geheimdienst Hess nach England lockte, um die deutschen Friedensbemühungen zu torpedieren und den Krieg auszuweiten, wird auch verständlich, warum die Hess-Akten noch immer der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Fragen, die ihre endgültige Antwort wohl erst dann erfahren, wenn die britischen Unterlagen im Jahre 2017 und damit 80 Jahre nach den Ereignissen der Forschung zur Verfügung stellen werden. Ob dies wirklich der Fall sein wird, wird erst die Zukunft weisen. Nach den bisherigen Erfahrungen jedenfalls muss man auf alles gefasst sein. Sie hörten Rudolf Hess, Häftling Nummer 7. Vom geheimnisvollen Englandflug bis zum mysteriösen Tod in Spandau. Redaktion und Regie John McLean. Sprecher Eva Garg, Matthias Ponnier und Hendrik Stickan. Aufnahme und Tonbearbeitung Jan Voss. Musik Stefan Knauer. Eine Produktion der Polar Film und Medien GmbH 2008. Weitere Hörbuchangebote finden Sie unter www.polarfilm.de.